Der Juckreiz. Der Juckreiz ist ein Phänomen, das viele Hauterkrankungen begleitet. Zum Beispiel Urtikaria oder Nesselsucht. Aber auch allein, ohne irgendwelche Ursache auftritt. Der Juckreiz kann einen Menschen fast zur Verzweiflung bringen. Ständig muss er sich an irgendwelchen Körperstellen kratzen. Jucken und Kratzen haben in unserer Sprache auch eine rein psychische Bedeutung. Es juckt mich. Oder auch, das kratzt mich nicht. Am ehesten könnte man in diesen Formulierungen Jucken und Kratzen mit Reizen übersetzen. Das Jucken wird als Reiz empfunden. So sprechen wir auch vom Juckreiz. Zwar liegt bei den Worten Jucken, wie auch Reizen, der sexuelle Bezug sehr nahe, doch sollten wir vor lauter Sexualität hier nicht die anderen Bereiche übersehen, die ebenfalls bei diesen Begriffen mitschwingen. Auch im aggressiven Sinne kann man jemanden reizen, zum Beispiel ein Tier. Doch auch eine Abendstimmung kann reizvoll sein. Wenn etwas einen Reiz auf uns ausübt, dann stimuliert es etwas in uns, sei es nun Sexualität, Aggression, Zuneigung oder Liebe. Der Reiz besitzt keine eindeutige Wertung beim Menschen. Er wird ambivalent erlebt. Es steht nicht fest, ob wir einen Reiz reizend finden oder auf ihn gereizt reagieren. Auf jeden Fall, ein Reiz erregt. Auch das lateinische Wort prurigo heißt neben Jucken auch noch Geilheit, Lüsternheit. Und das entsprechende Verb prurire ist gleich Jucken. Der körperliche Juckreiz zeigt, dass mich auf der physischen Ebene etwas juckt und reizt. Doch offensichtlich hat man es auf der psychischen Ebene übersehen oder nicht wahrnehmen wollen, sonst hätte es sich nicht als Juckreiz erst somatisieren müssen. Hinter dem Juckreiz steht irgendeine Leidenschaft, ein inneres Feuer, eine Glut, die nach außen will, die entdeckt werden will. Deshalb zwingt sie über den Juckreiz zum Kratzen. Das Kratzen ist eine milde Form des Scharrens und Grabens. So wie man im Erdreich scharrt und gräbt, um etwas zu finden und ans Tageslicht zu bringen, so kratzt der Pruritus-Patient an seiner Oberfläche der Haut, um symbolisch das zu finden, was ihn juckt und beißt und reizt und erregt. Findet er, was ihn so kribbelig macht, dann fühlt er sich ganz aufgekratzt. Der Juckreiz kündet also immer von etwas, was mich juckt, kündet von etwas, was mich nicht kalt lässt, was mir auf der Seele brennt. Eine brennende Leidenschaft, eine feurige Begeisterung, eine glühende Liebe oder auch die Flamme des Zorns. Kein Wunder, dass das Jucken häufig mit Hautausschlägen, roten Flecken und glühenden Exanthemen begleitet wird. Die Aufforderung heißt, im Bewusstsein so lange kratzen, bis man gefunden hat, was da juckt. Es wird sehr reizvoll sein.